Geblieben. Hab keine Angst, sagte sie zu mir. Ich schluckte und hielt den Mund. Bei mir ist nicht zum Recht. Ich trübe die bleibenden Flecken. Bei mir ist nicht zum Recht. In der Dunkelheit verloren, in dem Eintritt geblieben. Hab keine Angst, sagte ich zu mir. Thank you. Thank you.